Wahnsinn mit Methode. Störungen im Betriebsablauf und was während der Fahrt noch passiert. Was tun Sie, wenn der Zug den Bahnhof einfach nicht verlässt? Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Eine gelöste Wagenbremse, ein Defekt in der Oberleitung, technische Probleme an der Kupplung, ein plötzlicher Schaden des Triebfahrzeugs, früher Lok, oder aber ein Versehen des Zugführers, der ein Problem auf der Toilette oder ein Disput mit der Transportleitung hat, über unvorhergesehenen Schnee, Regen oder Wind auf der Strecke, man weiß es nicht. Niemand weiß es. Klar ist nur, dass Ihr Zug irgendwann mit einer Höllenverspätung losfahren und garantiert keinen Anschlusszug erreichen wird. Dieses Problem können Sie nicht lösen. Sie können es auch nicht umgehen. Grundfalsch wäre es zum Beispiel, den Zug nach angemessener Zeit wieder zu verlassen, um sich, spektakelnd, zum Servicepoint zu begeben und einen anderen Zug zu verlangen oder um sich etwas zum Lesen, zum Essen oder zum Trinken zu holen. Denn sobald Sie ausgestiegen sind, wird das Problem behoben sein und der Zug wird hastig losfahren, zumindest einige hundert Meter, bis zur Verspätungswartezone, die Sie aber zu Fuß nicht erreichen können. Machen Sie auch nicht den Fehler, dem Zugbegleiter zu glauben, dass es bis zur Abfahrt noch länger dauern und er auf jeden Fall warten werde, bis Sie wieder zurückkommen. Erstens hat auch der Zugbegleiter keine Ahnung von den Verdauungsproblemen des Lokführers. Und zweitens sind solche Versprechungen ein alter Trick des Bahnpersonals, um Leute loszuwerden, die im Laufe der Fahrt, also bei unvermeidbaren weiteren Störungen, unbequem werden könnten. Bleiben Sie also unbedingt im Zug sitzen und machen Sie aus der Not eine Tugend. Lesen Sie all das, was Sie schon immer lesen wollten, oder beantragen Sie zum Beispiel bei Ihrer Firma einen Laptop und eine mobile Verbindung ins Firmennetz, mit dem Argument, dass Sie gerne rund um die Uhr für Ihr Unternehmen tätig sind. Das schindet mächtig Eindruck bei Ihrem Chef. Auch wenn Sie arbeitslos sind oder sich Ihre Tätigkeit nur schlecht am Laptop erledigen lässt, ist das kein großes Problem. Sie könnten einen Zweitbetrieb im Zug eröffnen. Als Kindergärtnerin können Sie gestressten Müttern und Vätern ermöglichen, ganz entspannt und zu zweit eine romantische Stunde im Speisewagen zu verbringen. Die Tische im Großraumwagen eignen sich ganz gut zum Massieren. Oder nehmen Sie einen mobilen Tisch mit, den Sie in der Behindertentoilette aufbauen.